Telekom, Doppelfernsprecher, Leikestraße 1, Ecke Hermannstraße an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Waschbecken, das sich hier an der Rückseite einer Imbissbude befindet. Es handelt sich dabei um die Imbissbude Pizza. Die heißt einfach nur Pizza, Imbissbude Pizza. Anrufen, bestellen und abholen. Also hier auf der Rückseite gegenüber dem Fernsprecher ein Waschbecken. Dann ein Elektrokasten, auf dem sich ein ehemaliger Besen befindet. Und das Ganze sieht hier auch, wenn man jetzt von hinten so in den Imbiss-Pizza hineinschaut, so aus, als wäre das Ordnungsamt seit längerem nicht mehr da gewesen. Ansonsten befindet sich hier links neben dem Fernsprecher ein blauer Pappe- und Papiercontainer, der allerdings mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen ist, sowie eine schwarze BSR-Mülltonne für Restmüll, die ebenfalls mit einem Hängeschloss abgeschlossen ist. Ansonsten außer dem üblichen Kleinmüll hier in der Leipzigstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi! Wobei ich jetzt hier noch einen kleinen Rückzieher machen möchte. Hier ist gerade eine junge Dame eingetroffen, die den Pizza-Imbiss geöffnet hat und gerade mit einer Handbewegung dem Berichterstatter mitzuteilen versuchte, ob er irgendetwas mit dem Imbiss-Pizza zu tun hat, beziehungsweise ob er denn eintreten möchte. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich werde mich jetzt erkundigen. Ansonsten keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.